Um Schaden von der Partei abzuwenden, sei der Vizebürgermeister von Braunau am Inn und FPÖ-Politiker Christian Schilcher aus der Partei ausgetreten und habe sein Amt niedergelegt. Dies erklärte am Vormittag Österreichs Vizebundeskanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in Wien. Ein derartiges Fehlverhalten, so Strache, sei mit den Grundsätzen seiner Partei nicht vereinbar. Über die Osterfeiertage hatte der Vizebürgermeister von Braunau am Inn in einer Parteizeitung der FPÖ ein Gedicht mit dem Titel »Die Stadtratte, Nagetier mit Kanalisationshintergrund« veröffentlicht, in dem Menschen mit Ratten verglichen wurden. Landesweit hatte diese FPÖ-Publikation für Empörung gesorgt. Bundeskanzler Sebastian Kurz und der oberösterreichische Landeshauptmann verlangten, dass sich die FPÖ von diesem Text distanziere. Kurz zeigte sich heute mit der Erklärung seines Stellvertreters zufrieden. Auf Twitter schrieb Sebastian Kurz, der Rücktritt des Braunauer Vizebürgermeisters sei die einzig logische Konsequenz zu diesem, Zitat, abscheulichen und rassistischen Gedicht gewesen.